Noch nichts habe ich gesagt über die Vita Communis im Orden, das heißt darüber, wie das tägliche Zusammenleben sich gestaltet. Ich meine nicht nach seiner äußeren Seite, die in der Tagesordnung ihren Ausdruck findet, sondern nach der inneren Art, Ton des Verkehrs, Verhältnis der Einzelnen zueinander und so weiter. Da der Tag der Jesuiten nur zwei kurze Erholungszeiten aufweist, je eine Stunde nach dem Mittag- und Abendessen, und da, von Ausnahmen abgesehen, wöchentlich nur zwei Spaziergänge stattfinden, im Übrigen aber die Regel Stillschweigen während des ganzen Tages vorschreibt und Besuche in den Zimmern nur mit besonderer Erlaubnis der Oberen stattfinden dürfen, so ist für persönlich geselligen Verkehr und für die Tugenden, natürliche und übernatürliche, der erfordert nur wenig Gelegenheit vorhanden. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass der Ton in den gemeinsamen Erholungsstunden ein guter und heiterer ist. Ernste Misshelligkeiten, ausgesprochen unfreundliches Benehmen, grobe Anfeindungen und so weiter gehören zu den Ausnahmen. Man sucht sich einander anzupassen. Allein die im gemeinschaftlichen Leben des Jesuiten zutage tretenden Tugenden sind keineswegs größer als diejenigen, die sich in jedem guten Familienleben offenbaren. Im Gegenteil, sie sind weit geringer. Denn der Jesuit hat diese Tugenden, Freundlichkeit, Gefälligkeit, Entgegenkommen, Opferwilligkeit, Selbstlosigkeit, nur zweimal am Tage während kurzer Zeit zu üben. Das gute Familienleben verlangt sie ununterbrochen von früh bis spät. In einer Beziehung steht aber das Jesuiten- und überhaupt das Ordensleben ganz auf gleicher Stufe mit dem von den Ordensleuten so sehr missachteten Weltleben, Menschlichkeiten. Neid, Missgunst, Reibereien gibt es hier wie dort. Nur einen Exzess oder vielmehr seine Folgen habe ich während meiner Zugehörigkeit zum Orden in den Erholungsstunden erlebt. Der Jesuit P. kam einst von einer seiner häufigen Exkursionen in stark angeheitertem Zustande zurück und nahm, da gerade die abendliche Erholung stattfand, in mehr als animierter Stimmung an ihr teil. Es war eine höchst ärgerliche Szene, umso ärgerlicher, als der Betreffende schon in nüchternem Zustande ein lärmender Schwätzer war. Ich habe nicht gehört, dass die grobe Ausschreitung des Ordensmannes von den Oberen, wie es doch sich gehört hätte, geahndet worden sei. Das Vorkommnis habe ich nicht erzählt, um den Orden oder den betreffenden Jesuiten mit Steinen zu bewerfen, sondern um durch eine auffällige Tatsache zu beweisen, dass die Heiligkeit des Ordenslebens auch derbe Ausschreitungen nicht ausschließt. Dieser Jesuit P. gehörte zu den hervorragendsten Schriftstellern der deutschen Ordensprovinz. Was sieht nicht alles der gewöhnliche Laienkatholik im Jesuitenorden und in den Orden überhaupt? Und wie ganz anders ist die klösterliche Wirklichkeit? Man bedeutet hier katholische Kreise, die im Ordensstande die höchste christliche Vollkommenheit erblicken, eine maßlos übertriebene Vorstellung von der Vollkommenheit der Ordensleute. In Wirklichkeit sind sie Menschen und bleiben Menschen. Nur durch die strenge Abgeschlossenheit, die sie als Mauer zwischen sich und der übrigen Welt aufrichten, gelingt es ihnen, den Eindruck der Übermenschlichkeit, der Heiligkeit hervorzurufen. Die Tugend des Ordensmannes, die umgeben und behütet ist von Hunderten von Regeln und Zäunen, die sich von Argusaugen auf Schritt und Tritt beobachtet weiß und die so zum Straucheln und Fallen kaum Gelegenheit hat, ist eben deshalb viel weniger echt und robust als die Tugend des unvollkommenen Weltmenschen, der, mitten im Strome des Lebens und seiner Versuchungen stehend, sie kämpfend bewahren muss. Das Leben des Ordensmannes und der Ordensfrau sind einmal die ersten Kämpfe der Trennung von Familie und Heimat vorüber. Für viele wird die Trennung nicht einmal zum Kampf, leicht und angenehm. Während der Christ niederer Ordnung, der Weltmensch, wie er von den Ordensleuten verächtlich genannt wird, in Sorgen sich verzehrt, wie er sich um die Seinen durchbringt, leben Ordensmann und Ordensfrau sorglos dahin. Überall ist ihnen ein Haus gebaut, der Tisch gedeckt, das Bett bereitet. Und das heiter-ironische dabei ist, dass ihnen Haus, Tisch und Bett durch die milden Gaben der an Vollkommenheit tief unter ihnen stehenden, sich mit den Sorgen des Lebens abplackenden Weltleute bereitet werden. wenn doch die Weltleute wüssten, wie es um die Klöster und ihre Insassen eigentlich bestellt ist. Es bedürfte dann weder einer Reform durch die Geistlichen noch einschränkender Gesetzesbestimmungen durch die weltliche Obrigkeit, um eine wirklich christlich-evangelische Vollkommenheit in den zahlreichen Ordensniederlassungen hervorzurufen oder um dem Parasitendasein so vieler Hunderter von ihnen das wohlverdiente Ende zu bereiten. Auch eine eigentliche Nachtseite weist die jesuitische Vita Communis auf. Das den Orden durchziehende Überwachungs- und Spionagesystem, die zur Regel und Pflicht erklärte gegenseitige Denunziation, lassen harmlosen Verkehr, Kameradschaft, Freundschaft, letzteres ist übrigens ausdrücklich verboten, nicht aufkommen. Der Jesuit gibt sich auch dem Mitjesuiten nicht, wie er ist, sondern wie er scheinen möchte. Er hat keinen Freund, dem er sein Herz rückhaltlos öffnen darf. So kommt man sich im Jesuitenorden innerlich nicht näher und deshalb kennt die jesuitische Vita Communis nichts von dem, worin Würze und Süßigkeit, das Erfrischende und Stärkende des menschlichen Verkehrs besteht, Herzlichkeit.